Mein Name ist Pentagon, naja, ist ja auch egal, denn wer kennt mich schon. Ich verhöcker meine Sammlung und kauf mir einen Porsche. Mach die Ohren auf, ich erklär's dir, Bursche. Hallo, mein Name ist Pentagon, naja, ist ja auch egal, denn wer kennt mich schon. Ich verhöcker meine Sammlung und kauf mir einen Porsche. Mach die Ohren auf, ich erklär's dir, Bursche. Bin ich weg davon, es liegt nur einer meines Gangs. Und das ist Bruder dran, die anderen sind nur Fußlecker. Und gesagt, so passt nur auf, wenn ich um mich boxe. Gerüchte streuen und Rufmord betreiben. Hört mir gut zu, ich werd's euch ausgleichen. Wenn es sein muss, mach nichts mit dem Rechtsanwalt. Ich ruf sie zur Hilfe, die Staatsanwalt. Mein Name ist Pentagon, naja, ist ja auch egal, denn wer kennt mich schon. Ich verhöcker meine Sammlung und kauf mir einen Porsche. Mach die Ohren auf, wenn ich erklär's dir, Bursche. Hallo, mein Name ist Pentagon, naja, ist ja auch egal, denn wer kennt mich schon. Ich verhöcker meine Sammlung und kauf mir einen Porsche. Mach die Ohren auf, wenn ich erklär's dir, Bursche. Lieber endlich Ruhe, sonst gibt's die Quittung. Einen Grabrand von den Obst mit persönlicher Widmung. Ihr gießt Öl ins Feuer und könnt es nicht lassen. Meine Reaktion lässt euch erblassen. Mit 34 Jahren bist du weg davon. Vom CBC, netten Leuten und dem Prolatron. Es wird euch schwer fallen, das jetzt zu fressen. Es ist für uns ein leichtes, die Obst zu vergessen. Hallo, ich bin Prodatron und zusammen sind wir die drei Lenöre.